mit Power und Songs, die Mut und gute Laune machen, ins Parlament. Im Kulturzentrum der Hafenstadt Vlora stimmt Alban Skanderaj die albanische Generation iPod auf die Parlamentswahl ein. Der Popstar Nummer 1 singt nicht für jeden und umsonst nur für seine Freunde von G99. Eine Protestpartei, gegründet erst vor einem Jahr von jungen kritischen Leuten für alle, die enttäuscht sind von der korrupten politischen Elite und vom Schneckentempo der gesellschaftlichen Reformen in Albanien. Wir sind müde von der alten Politik. Jetzt herrscht ein anderer Geist. Sie haben neue Ideen, schwärmt eine Studentin. G99 ist die einzige Partei, die sich ernsthaft um unsere Probleme kümmern will, meint ein junger Mann. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch hier. Einen guten Job bekommst du auch nur über gute Beziehungen. Wenn ihr uns vertraut, können wir es schaffen. Spitzenkandidat Irion Veliay gibt im Wahlkampf den Obama. Dotja Dalim, der Wahlspruch von G99, ist das albanische Yes, we can. Obama hat uns definitiv sehr inspiriert, erklärt der Politiker, der als Student fast die ganze Welt bereist hat. Mit inspiriert meint er nicht nur die Mobilmachung junger Wähler via Facebook. Der US-Präsident symbolisiert für G99 den Sieg der Opposition. Und warum sollte der nicht auch in Albanien möglich sein? It works in other places. There's no reason why it shouldn't work here. Irion Veliay ist schon lange ein Dorn im Auge der Mächtigen. Immer wieder hielt er sie mit Straßentheater und Protestaktionen zum Narren, als Kopf der regimekritischen Bewegung MJAFT. Jetzt will der 29-Jährige mehr als die Rolle der außerparlamentarischen Spaßopposition. MJAFT, which means enough. MJAFT, was so viel bedeutet wie genug uns reicht's, reicht eben nicht. Die Gruppe leistet noch immer fantastische Aufklärungsarbeit, aber am Ende des Tages kommt es halt darauf an, wer im Parlament sitzt und wichtige Entscheidungen trifft. Wenn wir mit den Leuten dort unzufrieden sind, müssen wir zeigen, dass wir es besser können. Die alte Elite, die sich seit der politischen Wende 1991 in Albanien immer wieder ihre Pfründe sichern konnte, durch Korruption und Machtmissbrauch, müsse endlich ausgemustert werden. Allen voran Premier Sali Berisha, fordert der Spitzenkandidat der Protestpartei. Berisha ist sozusagen unser Helmut Kohl. Er steht für alles, was uralt ist. Die Parlamentswahl in Albanien als Generationskonflikt. Die 18-Jährigen, die jetzt das erste Mal ihre Stimme abgeben, haben das alte kommunistische Regime nicht mehr erlebt, geschweige denn die Herrschaft des berüchtigten Diktators Enver Hoxha, der das Balkanland in Europa isolierte. Mit G99 tritt erstmals eine Partei an, die mit dem Mief dieser Zeit nichts mehr zu tun haben will.